buenísimo. Wunderbar. Binden wir ihn und verbinden. Namo Bense Sukhya Muni Pho. Namo Bense Sukhya Muni Pho. Namo Bense Sukhya Muni Pho. Namo Bense Sukhya Muni Pho. Namo Bense Sukhya Muni Pho. Namo Bense Sukhya Muni Pho. So, wir haben erklärt, dass damit man das Ganze von Meditation, die Anapanasati, Achtsamkeit am Einatmen und Ausatmen übt, sollte man verstehen, diese Meditation im Rahmen von 16 Übungen. Die sind dann später, Sie können studieren, es gibt Anapanasati Sutta, auch in nördlichen Traditionen und südlichen Traditionen, wo die ganze Übung von Anapanasati wird erklärt auf Grundlage von 16 Übungen. Von diesen 16 Übungen haben wir schon 4 gelernt. Welche 4? Lang einatmen. Digham asasanto, digham asasamiti pajanati, digham pasasanto, digham pasasamiti pajanati. Rasam asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasam pasasanto, rasam asasamiti pasasamiti pajanati. Was war noch? Sabakaya patisamvedi asasamiti sikati, sabakaya patisamvedi pasasamiti sikati, pasambayam kaya sankaram asasamiti sikati, pasambayam kaya sankaram pasasamiti sikati. Bitte übersetzen. Mit Weisheit, langes Atmen betrachtet, ich atme ein mit Weisheit, langes Atmen betrachtend, ich atme aus, mit Weisheit, kurzes Atmen betrachten, ich atme ein, mit Weisheit, kurzes Atmen betrachten, ich atme aus, dann ich lerne, das ist dann Fortschritt, wenn man lernt, macht man Fortschritt, ich lerne, den ganzen Körper von Körperformationen zu betrachten, einatmen. Ich lerne den ganzen Körper von Atmen betrachtend, ausatmen. Ich lerne diese Körperformationen von Körper verfeinert einatmen. Ich lerne die Formationen des Körpers verfeinert ausatmen. Vier Übungen, die stellen vor, die Meditation an Atmen im Rahmen von Achtsamkeit, das geachtet ist, an Körper. Diese Achtsamkeit, das sich an Körper richtet, ist besonders erklärt Prozess von Shamatha, Beruhigung des Geistes. Und Shamatha ist die Voraussetzung für Vipassana. In den Schriften immer wird betont, Samahitam Chittam Yatha Bhutam Pasati. Nur der Geist in Samadhi sieht die Sachen, wie sie wirklich sind. Wenn wir nicht in Samadhi sind, wir träumen. Wir sehen nicht die Sachen, wie sie sind. Wir sehen nur die Sachen nach dem, was uns gefällt und was nicht uns gefällt, nach unseren Gewohnheiten von Schätzen, was wir möchten, was wir nicht möchten, was wir wollen, was wir nicht wollen, was uns früher gefällt hat und was jetzt uns gefällt. Und was uns früher nicht gefallen hat und was uns jetzt nicht gefällt. Alles das ist verbunden mit unserer Vergangenheit. Und wir verlassen den jetzigen Zustand. Und wenn man verlässt den jetzigen Zustand, dann eben, man sieht nicht die Sachen, wie sie wirklich sind. Und damit man nicht den jetzigen Zustand verlässt, der Geist muss konzentriert sein. Und er konzentriert sich mittels von Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit nicht da vorhanden ist, der Geist ist nicht konzentriert. Deswegen er erinnert sich nicht an, was er sieht, was er hört, was er tastet, was er denkt, was er spricht, was er macht mit dem Körper. Aber er erinnert sich, was früher war und was er früher geschätzt hat, als im Sinne von Abneigung und Zuneigung. Deswegen Buddhismus erklärt in, und das ist sehr wichtig zu verstehen, und so, wenn wir wollen etwas von Buddhismus verstehen, das ist unsere Methode. Buddhismus erklärt, dass alle positive Zustände des Geistes, alle heilsame Zustände des Geistes, alle Zustände des Geistes, die zu positiven Resultaten führen. Was ist positive Resultat? Glückseligkeit, Erfüllung, Frieden. Und was ist negative Folge? Leiden. Das alles ist Dukkha. Was bedeutet Dukkha? Wissen Sie? In Linguistik sehr interessant. Ka auf Sanskrit bedeutet Himmel. Du heißt schlecht. Schlechtes Himmel. Sukha, gutes Himmel. Su heißt gut. Wenn wir leiden, wir befinden uns unter schlechtem Himmel, wenn wir erfüllt sind, in Frieden sind, zufrieden sind, dann befinden wir uns unter gutem Himmel. Und das Wetter wechselt sich. Manchmal schönes Wetter, manchmal schlechtes Wetter. Was bedeutet das? Alles, was wir erfahren auf Grundlage von Empfindung. Und Empfindung entscheidet eigentlich, was wir erleben. Inhalt des Geistes wird entschieden durch Empfindung. Was wir empfinden, das wir denken. Und Empfindung kommt immer zusammen mit Wahrnehmung. Deswegen im Buddhismus Empfindung und Wahrnehmung heißen Geistesformation. Einatmen und Ausatmen ist Körperformation, Empfindung und Wahrnehmung ist Geistesformation. Wenn wir in Samsara funktionieren, unser Geist ist von diesen zwei Formationen formiert. Und er reagiert im Sinne von diesen Formationen, dass er bewegt sich so nach dem, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, was ihn anzieht und was ihn nicht anzieht. Im Sinne von Zuneigung, Abneigung. Und wenn keine Zuneigung und Abneigung da ist, dann was passiert? Langweile. Oder Aufregung, Suche nach einem, nach etwas aufregend, damit diese Gewohnheit von Zuneigung und Abneigung wieder zustande kommt. Oder Nirvana. Das ist was anderes. Jetzt. Deswegen der Buddha erklärt, dass das neutrale Empfindung ist angenehm für die Weisen und ist unangenehm für die Dummen. Weil in Samadhi dann, wenn Samadhi zur Perfektion kommt, dann geht man über Abneigung und Zuneigung. Aber dieser Prozess fängt an von Gehen, Transzendieren, Abneigung und Zuneigung, fängt an mit Übung von Achtsamkeit. Deswegen, wie weiß man, dass man Achtsamkeit übt? Erstens, man vergisst nicht, was man in diesem Moment macht. Und zweitens, man richtet sich nicht nach dieser tiefe Tendenzen von Abneigung und Zuneigung, die den samsarischen Geist formieren. Man hält sie in Schach. Das ist auch die Funktion von Achtsamkeit, von Erinnerung. Erinnerung im Sinne von volle Bewusstsein, was jetzt gerade passiert. Dann der Geist verfolgt nicht diese Tendenzen von Abneigung und Zuneigung und er bleibt neutral. Im Zustand von Achtsamkeit, der Geist bleibt neutral. Ja. Aber ich kann mich nicht an etwas erinnern, was jetzt gerade passiert. Weil ich dachte, Erinnerung hat was mit Vergangenem zu tun. Sati heißt Erinnerung. Ja, richtig. Erinnern, was zu tun ist. Aber Ne, Erinnerung im Sinne von Erinnerung an das, was in den sechs Sinnen gerade passiert. Dann sehen wird nur sehen, hören wird nur hören, schmecken wird nur schmecken, denken wird nur denken. Man verfolgt dann nicht mehr diese Tendenzen von Zuneigung und Abneigung. Dann in diesem Zustand, wenn man bleibt, dann die Konzentration kommt auf natürliche Weise. Warum? Weil die Folge von Achtsamkeit ist Wissensklarheit. Und Wissensklarheit bedeutet, dass man lässt nicht zu, dass der Geist entweder senkt oder wird aufgeregt. Wenn der Geist senkt, verfolgt er auch Tendenz von Zuneigung und Abneigung. Wenn der Geist aufgeregt ist, verfolgt er auch Tendenz von Zuneigung und Abneigung. Wenn der Geist, das ist Psychologie, das man sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wenn der Geist Langeweile hat, verfolgt er auch diese Tendenz von Zuneigung und Abneigung. Obwohl wir denken, dass es nicht der Fall ist. Wenn der Geist deprimiert ist, wenn er Angst hat, verfolgt er auch Tendenz von Zuneigung und Abneigung. Depression, Ängste, das alles ist ein Ausdruck von sich wehren. Warum wehrt man sich? Wegen dieser tiefen Tendenzen von Abneigung und Zuneigung. Und das ist Karma. Karma geschieht auf Grundlage von Empfindung. Und Empfindung wird man nicht verstehen ohne Konzentration. Deswegen nach der Übung von mit Atmen, nach der Übung von Achtsamkeit, die gerichtet ist an Körper, kommen die Übungen von Achtsamkeit, die gerichtet sind an Empfindungen. Weil nur wenn der Geist konzentriert ist, man versteht die Empfindungen. Wenn der Geist nicht konzentriert ist, man ist Sklave von Empfindungen. Und im Buddhismus, der Zustand von Samsara, Zustand von Leiden, ist nichts anderes als Sklaverei in Bezug an Empfindungen. Nichts anderes. Freiheit, Befreiung ist Zustand von Freiheit gegenüber Empfindungen. Das ist Yoga. Einer, der frei ist, der, wenn woher entsteht Empfindung? Jetzt haben wir bedingte Entstehung. Woher entsteht Empfindung? Berührung. Kontakt. Wenn Inhalt von Berührung ist, wenn etwas Weiches, was uns gefällt, angenehm, dann entsteht dieser sehr, sehr tief grundlegende Instinkt von Zuneigung. Das ist nicht nur in Menschen, sogar betrachten sie Kunzang und sogar Ameisen. Alle Wesen sind Wesen, indem sie sozusagen Sklaven von diesem Instinkt von Zuneigung und Abneigung sind. Das ist Samsara. Jetzt eine Person, das sehr tiefe Erfahrung hat in Yoga, erwehrt sich diese Tendenz. Er kann angenehme Gefühle ändern in unangenehme, er kann unangenehme Gefühle ändern in angenehme. Deswegen, wie Surangama Sutra sagt, er Zwan Chinchie Pu Pei Chinchie Zwan, zumu funny. Er meistert die Objekte und ist nicht von den Objekten gemeistert. Zwan Chinchie Pu Pei Chinchie Zwan. Er reagiert nicht an ein Objekt, das mit angenehm ist, mit Zuneigung, aber er kann an ein Objekt, das angenehm ist, mit Abneigung reagieren. Warum? Er hat geübt, Asubha. Wenn eine Frau ihm gefällt, dann was macht er? Er sieht die Zähne, er sieht die Knochen, er sieht Urin und Kot und diese Dickdarm und Dickdarm und was da gibt noch? Dickdarm und Dünndarm und so weiter. Je nachdem, wie er sich wünscht, er kann diese Empfindung manipulieren. Deswegen schützt er sich. Wenn er ein Buddha ist, er braucht sich nicht mehr zu schützen. Weil er hat alle Tendenzen von Zuneigung und Abneigung gelöst. Dann die Gewohnheiten sind weg und er ist eins mit Dharma. Wenn man ein Arahat wird, er kann doch die Zuneigungen und Abneigungen im Sinne von Gewohnheiten sind da, aber kein Karma mehr. Ein tschechischer Arahat wird mehr Knödeln essen, ein vietnamesischer Arahat mehr Reis essen. Aber das beeinflusst nicht seine Karma. Karma bleibt, er ist nicht an diese Karma gebunden. Das heißt, dass ich weiß es nicht, Kerl ab. Das Kerl ab, sozusagen. So, damit man dann die damit man die Empfindungen in Schach hält, dann muss man konsequent diese Achtsamkeit aufgerichtet an Körper üben. Das ist die Voraussetzung. Deswegen der Buddha sagt, Yesam Kaya Gatasati Virudha Tesam Amatam Virudham. Was bedeutet das? Wer vernachlässigt diese Achtsamkeit aufgerichtet auf Körper, der vernachlässigt Todlosigkeit. Was ist Todlosigkeit? Nirvana. Deswegen, dieser Teil von Shamatha wird erklärt im Rahmen von Anapanasati auf Übung von Achtsamkeit aufgerichtet auf Körper. Weil Atmen gehört zu dem Körper. Wahre Atmen ist Windelement. Und Windelement kommt nie getrennt von Erdeelement, Wasserelement und Feuerelement. Die sind immer zusammen. Deswegen Lankavatara Sutra sagt, in dem Windelement ist Druck. Wenn wir atmen, spüren wir Druck, nicht wahr? Aber dieser Druck ist Druck von was? Es ist Druck von Erde, von Wasser und von Feuer. Von nichts anderes. Jetzt, atmen ist Druck, Erde ist Härte, Wasser ist Kohäsion. Alle haben andere Eigenschaften. Wie können sie in eine Sache, so wie Einatmen und Ausatmen, existieren? Weil sie leer sind. Wenn sie nicht leer wurden, so sagt Lankavatara Sutra, wie würden die gegensätzte Eigenschaften zusammen existieren können? Materie ist leer und muss unbedingt leer sein, weil im Rahmen von Materie die gegenständige Eigenschaften alle erscheinen zusammen. Hängt davon ab, welche ist prädominant. Danach dann erfahren wir das Objekt. Und in der buddhistischen Lehre, wie wir erfahren das Objekt, hängt davon ab, wie ist Formation von den Elementen von dem Objekt und wie man sich zu dem Objekt wendet. Beide entscheiden, was wir erleben. Jetzt experimentieren Sie das an Prozess von Einatmen und Ausatmen. Wenn Sie sich wenden zu demselben Objekt mit Konzentration, mit Verständnis, mit Achtsamkeit, mit wachem Geist, dasselbe Objekt wird dann weicher und weicher und feiner und feiner. Wenn wir uns wenden zu demselben Objekt mit einem Geist, das aufgeregt ist, hat Depressionen oder hat diese Begierde, selbe Objekt wird dann grob. Aber es ist dasselbe Objekt. Und das geschieht die ganze Zeit. Was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, was wir tasten, teilweise gehört zu Organisation von den Elementen, die wir erfahren, und teilweise gehören zu Prozess von sich hinwenden, wie man sich zu dem Objekt hinwendet. Zum Beispiel Schmerz. Jeder, der meditiert, erfährt Schmerz. Wenn man nicht Schmerz erfährt, ist man kein Yogi. Alle Yogis erfahren Schmerz. Aber dasselbe Schmerz, wenn man ihn sieht als Elemente oder wenn man sich an Meditationsobjekt konzentriert und Geist entschließt sich in sich selbst, dann derselbe Schmerz wird nicht uns viel beeinflussen können. Aber das ist derselbe Schmerz, nicht andere Schmerz. Denn man erfährt auf einer Seite nach der Struktur von Elementen, auf andere Seite wie nach Abhujita, wie der Geist sich zu dem Objekt wendet. Diese zwei sind immer zusammen. Jetzt, wenn der Geist sehr stark ist und erfahren in Yoga, er kann auch, er hat die Fähigkeit, sogar mit dem Geist die Struktur der Elemente zu ändern. Wissenschaft glaubt nicht danach, aber in Yoga ist es die Tatsache. Der Geist hat Fähigkeit, die Struktur von Elementen zu ändern. Und gibt es da eine Grenze dann, was elementar ist vom Objekt und was änderbar ist? Also wenn es nicht nur die Wahrnehmung ist von dem Objekt? Bedingte Entstehung in Physik, Relativität. Die kommen immer zusammen. Wer trennt? Nur der diskursive Geist trennt. Deswegen in Yogacara fängt man an mit nicht mit 6 Sorten von Geist, hören, sehen bis denken, sondern 8 Sorten von Geist. Alles geschieht auf Grundlage von diese von Alaya. Jetzt Alaya, in Alaya fängt an dieser Prozess von Alaya ist der eigentlich der Geist, das sich selbst zeugen, Swasamviti, wie sagt man, Dzogchen, selbstzeugende Geist, oder wie sagt man auf Deutsch? Self-witnessing, wie sagt man Swasamviti? Zuchen Sing. Sich selbstzeugenden Geist? Kann man sagen. Ja? Selbstzeugende Geist ist Alaya eigentlich. Und dieser selbstzeugende Geist dann im Prozess von Manas, von Denken, wird dann transformiert in subjektive Aspekt und objektive Aspekt. Mönche, egal ob sie Reis oder Knödel essen, oder Yogis, dass das ihr Karma nicht beeinflusst? Also, habe ich jetzt sowas gesagt? Das erinnere ich mich nicht. Das war ein Arahat, oder Vietnamese Arahat. Arahat, die Gewohnheit des Arahat. Ja, und was ist das Problem? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Arahat hat noch seine Gewohnheiten. Buddha hat keine Gewohnheiten. So tschechische Arahat, in dem er gewohnt ist am Knödel essen. Wenn er zu Pindapata geht, sie geben ihm viele Knödeln, dann isst er mehr Knödeln, und wenn sie geben ihm Reis, isst er weniger Reis. Was ist das für ein Problem? Aber ich bin auch Tscheche, aber ich esse mehr Reis. Das heißt nicht, dass... Das ist nicht so wichtig. So, ja, wo sind wir jetzt? Ja, Manas ist das, diese, von dem Sanskrit-Wurzel Man, Manyate, heißt Denken. Und wenn Denken geschieht, schon fließt diese karmische Erbe hinein. Mit Zuneigung und Abneigung. Und Manas ist Organ des Denkens. Dieses Organ des Denkens, dieses mentale Bewusstsein, damit es funktioniert, braucht in der buddhistischen Lehre Organ des Denkens. Dieses Organ des Denkens dann schon entscheidet, wie wir denken. In dem Sinne, dass der Denker identifiziert sich mit Denken. Ich denke. Cogito ergo sum. Ich bin, deswegen denke ich. Diese ist sehr, sehr tief. Descartes war ein sehr, sehr kluger Mensch. Das ist die Sicherheit. Wenn ich denke, ich bin doch da. Aber in der buddhistischen Lehre cogito ergo cognitio est, ich denke, deswegen es geschieht Prozess von Denken. Aber wenn Manas da ist, in diesem, wenn Manas zustande kommt, in diesem Prozess von Denken, dann gibt es subjektive Aspekt und objektive Aspekt. Dass der Denker ist etwas Wahres und was der Denker denkt, dieses Objekt von dem Denker ist auch etwas Wahres, das wirklich existiert, als eine Substanz. Denken beobachtet. Da jetzt reden wir nicht. Wir haben gesagt, diese Alaya ist was? Ist zeugende Aspekt von dem Bewusstsein. Die Madhyamikas akzeptieren das, also jetzt wollen wir nicht über Philosophie. Das alles ist ein Mittel, damit man alles, was geschieht, als Geisterscheinung betrachtet. Alle Phänomene sind von Geist geprägt, in Geiste geschehen. In welchem Geist? Im Alaya-Geist. Ist dieser Alaya-Geist, ist er damit auch karmisch oder ist das ja, natürlich, Urbewusstsein? Natürlich, es fließt auch. Es ist Bewegung. Es steht nicht. Es fließt. Warum? Weil es appropriiert sich auch die Samen von früheren Erfahrungen. Deswegen heißt es Alaya. Es bleibt in diesen Samen. Und diese Samen sind Bewegungen. Bija, Bija. Wie wird man los von dem Beobachter? Wie wird man los von dem Beobachter? Dieses Bewusstsein wandelt sich in Spiegel, ich habe erklärt. wenn Bewusstsein wandelt sich in Spiegel, dann Manas wandelt sich in Gleichheit. Weisheit von Gleichheit. Wenn Manas wandelt sich in Weisheit von Gleichheit, diese mentale Bewusstsein wandelt sich in wunderschöne Sehen. Und wenn mentale Bewusstsein wandelt sich in wunderschöne Sehen, diese Hören, Sehen, Schmecken, fünf Sorten von Sinnenbewusstsein wandelt sich in alles, was man tut, wird getan. Perfektion. Nur sehen, nur hören. Dann die acht Sorten von Bewusstsein wandeln sich vollkommen in Weisheit. Und in dieser Weisheit dann die Tendenzen von Abneigung und Zuneigung sind weg. Und das geschieht alles auf Grundlage von Spiegelweisheit. Spiegelweisheit ist die Grundlage. Das wird sogar in der Theravada, das ist nicht nur Mahayana, die Wesen von dem Geist ist nur Spiegeln. Die Geistesfaktoren, so wie Empfindung, Wahrnehmung, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und so weiter, die sind dann Inhalt des Geistes. Durch diese Inhalte dann der Geist bewegt sich auf Grundlage von Chetana, von Wille. Weil diese Faktoren existieren nicht ohne Wille. Deswegen sind sie Samskaras. Samskaras heißt das, was zusammen formiert. Ist das klar? Da muss man den Zeuge töten. Zeuge töten. Das macht man nicht. Wenn man Verständnis hat, braucht man nicht zu töten. Jetzt, aber warum sprechen wir über das alles? Wir sprechen über das alles, damit wir verstehen, im tief verstehen, diese Übung von Achtsamkeit aufgerichtet, einatmen und ausatmen und die Vorteile, wenn diese Achtsamkeit auf einatmen und ausatmen ist nicht gerichtet nur auf grobes Einatmen und Ausatmen, aber auch feinere im ganzen Körper. Weil genauso wie Empfindung, diese feinere Atmen, das Prana heißt, ist auch sozusagen Brücke zwischen Materie und Geistigkeit. Dann enthielt es das Ganze. Durch den feineren Atmen haben wir dann Zugang zu feinerer Materie. Und wir haben diese feinere Materie als pranische Körper genannt, nach Yoga. Wenn der Geist ist sich in sich wie sagt man, isoliert oder auf sich bezogen, danke schön. Wenn der Geist ist auf sich bezogen, diese Prana, dann fließt nicht nach draußen. Wenn Prana nicht nach draußen fließt, dann erzeugt man diese Welt in sich selbst. Und diese Welt in sich selbst, so indem Prana und Empfindung sind Grundlage für alle Erkenntnis, die auch entschließen alle Erkenntnisse. Durch Prana und Empfindung, dann man spürt sozusagen ungetrennt von dem Ganzen. Wenn Sie später sich mit Tantra beschäftigen möchten oder so, das ist die Grundlage von tantrischem Denken auch. Wenn man diese feinere Ebene, da ist eine Zuneigung und Abneigung zu dem Groben. Hä? Warum soll Abneigung so? Es ist Samadhi da. Also in Samadhi keine Zuneigung und Abneigung. Durcheinander. Das ist Zustand von Samadhi. Erst muss man Samadhi üben, dann versteht man Empfindungen, Geist und Objekte des Geistes. Deswegen diese Anapanasati-Übung, 4 Übungen an Körper gerichtet, 4 Übungen an Empfindungen, 4 Übungen an Geist und im letzten 4 Übungen an Geistesobjekte. Wenn man nach Yogacara übt, dann alles. Alle sind Geistes. Es gibt nichts außer Geistesobjekten. Deswegen erklären wir das alles. In Samadhi kommt es gar nicht mehr, kommt es dann noch zu einer positiven und negativen Response zur Wahrnehmung oder dann nicht mehr zur Anhaltung? In deinem Zustand oder in meinem, diese kommen vor, aber sehr, sehr wenig. Sie beeinflussen nicht diese Präsenz des Geistes, unbeschüttelte, kann man sagen, Präsenz des Geistes an dem Objekt. Sie können nicht ändern, dass der Geist sich völlig in Objekt absorbiert. Wenn Sie ein Buddha werden, der Buddha, als er im Wald meditierte, es gab Sturm und die Bäume fällen bei seinen Füßen, er wusste es überhaupt nicht. In unserem Fall, es wird noch ein paar Kalpas dauern, bis wir so gut die Konzentration lernen. Die Lehre von Buddha, Ramaputta, er sah bei der Straße, bei dem Weg, wo sich 500 Karren von den Kaufleuten vorbeigingen und er wusste es überhaupt nicht. So tief war die Konzentration von dem Lehrer von Buddha. Aber in unserem Fall, wenn wir gut Meditation lernen, wenn wir Jhana gemeistert haben, wir werden noch vielleicht gewisse Geräusche hören. Wir werden bewusst sein, dass im Körper es gibt verschiedene unangenehme Gefühle, aber sie werden nicht uns ablenken können. Das ist dann Jhana. Aber nicht Jhana von Buddha, nicht Jhana von dem Lehren von Buddha, nicht Jhana von den großen Yogis. Wie viele Stufen von Samadhi gibt es? 8. Deswegen Abhidharma erklärt diese richtige Samadhi mit 8 Samapatis. Tengjö. Weißt du, was Tengjö ist? Nein. Kennst du Chinesisch? Das noch nicht. Es gibt Tengche und Tengche. Tengche ist Samadhi, Tengche ist Samapati. Je erreichen. Samapati heißt erreichen. Tengche heißt egal halten. Das ist die erste Stufe. Bitte? Das ist die erste Stufe. Nein, nein, nein. Erste Stufe ist erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana in feineren Formen. Sötje. Unser Freund kann erklären. Erst hast du 4 Jhanas im Bereich von feinen Formen. dann vier Jhanas im Bereich von formlosen Objekten. Die muss man unbedingt meistern, wenn man Meditation lehren möchte. In der Tat, so ist die Tradition. Und vier Jhana von feinen? Von feinen? Die ersten vier Jhana von feinen? Formen. Die letzten vier sind Rupa. Rupa Jhana und Arupa Jhana. Su-Chan, Wu-Su-Chan, in Vietnamesisch muss selbst sein. Erste Jhana hat fünf Faktoren von Jhana. Zweite Jhana, drei Faktoren, dritte Jhana, drei Faktoren, vierte Jhana, nur zwei Faktoren. Wenn man Jhana gemeistert hat, dann die acht Störungen von vollkommener Stille gehen weg. Welche acht Störungen? Vitarka, Vichara, einatmen, ausatmen, angenehmes körperliche Gefühl, angenehmes mentale Gefühl, unangenehme körperliche Gefühl, unangenehme mentale Gefühl, weg. Na, der Geist ist vollkommen gleichmäßig und leuchtend. Das ist dann reine Gold. Mit diesem Gold man kann alle möglichen Ornamente machen. Das ist so wie Mehl. Wenn man Mehl hat, kann man Pistachio-Kuchen machen, Mandelkuchen machen, Honigkuchen machen. Wenn man das nicht mehr hat, dann halt, auch wenn man Honig hat oder Pistachios und Mandeln, kann man nicht Kuchen machen. Deswegen ideale Zustand für Vipassana ist diese vierte Jhana. Und physiologisch ist das dann, dass der Atem angehalten ist? Ist das physiologisch denn, dass der Atem angehalten hat in der Form des Jhana? Atmen, es wird nicht wahrgenommen, aber Atmen ist da, sonst stirbt man. Aber es ist so fein, dass es nicht mehr wahrgenommen wird. Besonders nicht an der Stelle, wo man achtet. Diesen Zustand kannst du erreichen auch, das ist nicht so schwer. Aber hier wird es noch ein bisschen Bewegung geben. Aber hier spürt man nicht mehr. Grobe Atmen geht weg, feinere Atmen kann nicht weggehen. Deswegen diese Unterscheidung zwischen groben Atmen und feineren Atmen. Grobe Atmen geht weg. Und wenn Sie meditieren nach dem, was wir erklärt haben, dann Sie spüren diesen Prozess, wie grobe Atmen weggeht. Aber feinere Atmen bleibt, Kumbhaka bleibt, große Yogameister, Sie können bleiben im Zustand von Kumbhaka stundenlang. Und wenn Sie Meister von dieser Asanya Samapati sind, Sie können auch unter Erde gehen, bedeckt von Erde und nach einer Woche wieder aufstehen. In Indien gibt es einen sehr bekannten Yogi, Pilot Baba. Haben Sie gehört, Geschichte von Pilot Baba? Noch nicht erzählt, das war Held von meinem Sanskrit-Lehrer, er mag ihn sehr. Pilot Baba, er ist ein Schaumann, in Indien sehr bekannt. Pilot Baba, was macht er? Damit er zeigt, dass wir sind Dummköpfe und verstehen überhaupt nichts, dass die Gesellschaft jetzt in dem sich Konsumgesellschaft wird, die Leute werden immer dummer und dummer. Er macht immer sehr gute Witze. Und dann, was macht er? Er lässt sich, er geht nach Patna, andere indische Städte. Er hat auch eine Schülerin, Japanerin, die macht es genauso. Er lässt sich, die Polizei kommt und sie machen, er hat Freunde bei den Abgeordneten. Dann die Polizei kommt, sie graben, machen ein Grab, 2-3 Meter tief. Da sitzt er hinein, geht er in Asanya Samapati. Dann wird er von Erde bedeckt, dann Polizei wach. Eine Woche später, dann wird er wieder ausgegraben, dann geht er aus der Wade raus, dann trinkt er ein Glas Milch, dann macht er Hallo auf Kameras und geht er wieder. Ja, Pilot Baba. Er hat japanische Schülerin, die macht es genauso, in Jaipur und so. Aber Buddha ist mit diesem Samadhi nicht einverstanden, weil es mit Wille verbunden ist. Sie mit Wille können sie, weil sie stark Samadhi üben, sie können Tätigkeit von Herz und von Organismus sozusagen zu Stille bringen für gewisse Zeit durch Entscheidung. Und sie entscheiden eine Woche, dann nach einer Woche kommt es wieder. Mit dem Geist kann man viel machen, muss man aber Mehl haben, und das ist Samadhi. Dann kann man alle möglichen Pistachios, Honig, Mandeln zufügen. Naja, heute haben wir ein bisschen Spaß gemacht, dann morgen dann ein bisschen ernster erklären wir die Vorteile von dieser Meditation, ein Einatmen, Ausatmen, Missverständnis von feineren Atmen und wie es dann hilft auch für Verständnis von Gefühlen und wie Gefühle auch mit Prana verbunden sind und wie Gefühle kontrollieren unseren Geist und wie der Geist kontrolliert alles, was wir erfahren. Wenn Sie das klar sehen, dann wissen Sie, dass diese Anapanasati-Übung eigentlich ist, wie der Buddha erklärt, ist Prozess von vollen Befreiung. Man braucht nicht draußen zu suchen, alles geschieht in dem Körper. Das mit Atmen und Empfindung versehnt ist. Dieser Körper braucht nicht draußen zu suchen. Alles ist schon da, in diesem Labor. Ganze Prozess von Befreiung. Na gut, dann die Zeit ist vorbei und wir gehen in Labor, damit wir selbst sehen, was man alles damit machen kann. Wunderbare Kuchen. Marzipan.